Am 13. April gab es einen gemeinsamen Auftritt der Mitglieder der Kunstzirkel des Schülerpalastes Mangyongdae zum Tag der Sonne. Die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Jugendlichen und Schüler, wohnten dem Auftritt bei.